Die Delegation des Sozialistischen Frauenbundes Koreas unter Leitung der stellvertretenden Vorsitzenden des Zentralvorstandes des Frauenbundes Choi Chun-hee verließ am 15. Juni mit einer Maschine Pyongyang, um an der Sekretariatsversammlung der Internationalen Demokratischen Frauenföderation in Rom von Italien teilzunehmen.